Berlin lockt eine Ferne, auch über Berlin muss ein Stückchen Himmel doch sein. Über Berlin, ja über Berlin, bleibt nur des unten Menschen, stinkig in Häuser Gewehr. Strebe nach oben, Mensch, es leuchtet nach oben nach dir. Das Boot ein Glanz, ein silbernes Glüh. Über den grauen Dächern von Berlin, ja von Berlin.